am 8.12.1869, also nach weiteren 5 Jahren, das heißt 15 Jahre nach Veröffentlichung des Dogmas der unbefleckten Empfängnis Mariens, ganz mit dem kabbalistischen Aberglauben des Judentums verwurzelt, ließ der Jesuitengeneral den Papst Pius IX. Das Vatikanische Konzil einberufen, das jetzt unbedenklich zur Erhöhung der Macht des Jesuitenordens dem Papst die Unfehlbarkeit im Amte, also erhöhte Macht, nach unten geben sollte. Am 18.07.1870 nahm das Konzil nach langem erbitterten Kampfe namentlich deutscher und englischer Bischöfe das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes im Amte an. Zitat: Indem wir daher von Anbeginn des christlichen Glaubens an überkommender Überlieferung treu festhalten, lehren wir mit Zustimmung des Heiligen Konzils zu Ehren Gottes, unseres Heilands, zur Erhöhung der katholischen Religion und zum Heile der christlichen Völker und erklären es als einen von Gott geoffenbarten Glaubenssatz, dass der römische Papst, wenn er von seinem Lehrstuhle aus spricht, das heißt, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen Kraft seiner höchsten apostolischen Gewalt eine von den gesamten Kirchen festzuhaltende, den Glauben oder die Sitten betreffende Lehre aufstellt, vermöge des göttlichen, ihm vom heiligen Petrus verheißenen Beistandes jene Unfehlbarkeit besitzt, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche in Entscheidung einer den Glauben oder die Sitten betreffenden Lehre ausgestattet wissen wollte, und dass daher solche Entscheidung des römischen Papstes aus sich selbst, nicht aber erst durch die Zustimmung der Kirche unabänderlich ist. So aber jemand dieser unserer Entscheidung, was Gott verhüte, zu widersprechen wagen sollte, der sei im Banne. Zitat Ende. Der Jesuitengeneral Becks hatte sein Spiel gewonnen. Er hoffte nun durch den unfehlbaren römischen Papst, die Kirchenlehre und die Erziehung der Katholischen so formen zu lassen, wie er es für nötig hielt. Die Gebiete des Glaubens und der Sitten umfassen alles, was hierzu wichtig ist. Und was nicht in Glaube, Moral und Lehre einzubeziehen ist, das gruppierte er unter dem Begriff der indirekten Gewalt der Kirche über den Staat. Schrieb doch in jenen Tagen ein führender Jesuit, Zitat: Der Staat hat nicht eine indirekte Gewalt über die Kirche, aber die Kirche hat eine indirekte Gewalt auf den Staat in Bezug auf das, was dem weltlichen Gebiete angehört. Daher kann sie die bürgerlichen Gesetze und die Urteilssprüche der weltlichen Gerichte korrigieren und annullieren, wenn sie dem geistlichen Wohl zuwider sind. Zitat Ende. Dies fasste einige Jahre darauf der spätere Jesuitengeneral Werns aus Rottweil dahin zusammen, Zitat: Der Staat ist der Jurisdiktionsgewalt der Kirche unterworfen, Kraft welcher die Zivilgewalt der Kirchlichen wahrhaft untertan und zum Gehorsam verpflichtet ist. Diese Unterordnung ist indirekt, indem die Zivilgewalt auch innerhalb ihres Gebietes nichts tun darf, was nach dem Urteil der Kirche dieser zum Schaden gereicht, sondern positiv, so dass der Staat auf Befehl der Kirche zum Nutzen und Vorteil der Kirche beitragen muss. Zitat Ende. Damit nun auch kein Bischof sich erdreisten könne, gegen die päpstliche Allgewalt im Amte irgendwie sich aufzulehnen und so den Erziehungsplan des Jesuitengenerals für die Katholiken irgendeines Volkes zu gefährden, hat das Konzil noch bestimmt, Zitat: Wir lehren, dass die römische Kirche vor allen anderen einen Vorrang an regelmäßiger Befugnis hat und dass diese Rechtsgewalt des römischen Bischofs, die wahrhaft bischöflichen Charakter hat, unmittelbar ist. Wer sagt, der römische Papst habe lediglich das Amt der Aufsicht und Führung, nicht aber die volle höchste Jurisdiktionsgewalt über die ganze Kirche, nicht nur in Sachen des Glaubens und der Sitten, sondern auch in Sachen, welche die Disziplin und die Regierungen der über die ganze Erde verbreiteten Kirche betreffen, oder derselbe besitze den bedeutenderen Anteil, nicht aber die ganze Fülle der höchsten Gewalt, oder diese höchste Gewalt sei keine ordentliche und unmittelbare, sei es nicht über alle und jegliche Kirche und über alle und jeglichen Hirten der Gläubigen, der sei im Banne. Zitat Ende. Die bischöfliche Gewalt ist seitdem vernichtet. Die Bischöfe sind nur vollziehende Beamte des überstaatlichen Papstes und der überstaatlichen Kirche über das katholische Volk auf den Grund und Boden der weltlichen Staaten und innerhalb ihrer Hoheitsrechte. Die Schwarze Internationale ist damit vollendet. Es half den deutschen Bischöfen nichts, dass sie sich den entscheidenden Abstimmungen in Rom durch die Abreise entzogen. Von Bismarck und dem Staat im Stich gelassen, mussten auch sie zu Kreuze kriechen. Tiefer Ernst erfüllt den Deutschen, wenn er heute jenes Schreiben des Fürsten Bismarck vom 5. Januar 1870 liest, in dem er jede Stellungnahme Preußens zu den Fragen, die auf dem Konzil entschieden werden sollten und damit eine Unterstützung deutscher Bischöfe in ihrem Kampf für das eigene Volk gegen den römischen Papst bestimmt ablehnt. Er ging dabei von dem schweren Irrtum aus, den er noch am 4. Juni 1871 wiederum aussprach. Zitat: Ich verkenne die Macht und die Bedeutung des Papstes auch heute noch nicht, aber für Deutschland ist sie durchaus ungefährlich. Zitat Ende. Bismarck war sich dabei nicht im Zweifel, dass der Krieg der Kaiserin Eugenie gegen Preußen und Deutschland 1870 ein Werk des von den Jesuiten geleiteten römischen Papstes war, damit den Völkern das Unfehlbarkeitsdogma mit Waffengewalt aufgezwungen, wenn sie doch Schwierigkeiten machten und das protestantische Preußen zerschlagen würde.